Sechstes Kapitel: Der Zeitpunkt der Fälschungsaktion. Humanismus, Renaissance und Geschichtsverfälschung. Die Tatsache der innigen Verflechtung dieser Begriffe ist von der Geschichtsforschung längst erkannt worden. Man hat gefunden, es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass in der humanistischen Richtung der Geschichtsschreibung die Neigung lag, unter Umständen der Fantasie zu viel Macht einzuräumen und gegebene Lücken der historischen Überlieferung durch willkürliche Erdichtung auszufüllen. Geschichtsverfälschung nicht als zufällige und vereinzelte Erscheinung, sondern als Zeittendenz. Das ist das eine. Und das andere ist nicht minder wichtig: Italien als Ursprungsstätte und Ausgangspunkt dieser Tendenz. Italien darf sich rühmen, wie die humanistische Historiographie auch die humanistische Quellenfälschung ins Leben gerufen zu haben. Hier sei zuerst einer der großen Fälscher angeführt, dessen Fälschungen in die literarische Reihe der historischen Überlieferung fallen und geeignet sind, uns über die Eigenart der humanistischen Geschichtsverfälschungen zur Aufklärung zu dienen. Ich halte mich an den Abschnitt, den Futter in seiner Historiographie über diesen Fälscher bringt. Ein Dominikaner, der Humanist Annius von Viterbo, eigentlich Giovanni Nanni, geboren um 1432 in Viterbo, 1499 von Alexander dem VI. Zum Magister Sacri Palici ernannt, gestorben 1502 in Rom, ist der erste Fälscher im neuen Stil. Seine Antiquitatum Variarum Volumina 17 cum Commentaris, zuerst Rom 1498, brachten eine Reihe für verloren gehaltener antiker Geschichtswerke, so Berosus, Fabius Pitor, Cato, Manetho und andere, die Annius angeblich wieder aufgefunden hatte, ans Tageslicht. Das Ziel des Fälschers scheint hauptsächlich gewesen zu sein, das Dunkel aufzuhellen, in das die Geschichte der europäischen Völker vor ihrer Berührung mit den Römern gehüllt ist. Seine Fälschung steht moralisch unter allen humanistischen Erfindungen wohl am höchsten. Jemand, der ums Jahr 1500 in Rom angeblich antike Geschichtswerke fabriziert, zum Beispiel einen babylonischen Schriftsteller, den Berosus, erfindet, kann natürlich eine solche Mystifikation nicht aus dem Grunde ins Werk gesetzt haben, um für sich oder seine Genossenschaft mit Hilfe der gefälschten Daten einen Rechtsspruch zu erschleichen. Aus antiken Quellen ließen sich doch nicht gesetzliche Ansprüche herleiten, laut Futter. Die Fälschungen der Humanisten zielten also nicht auf praktisch aktuelle Zwecke hin, sie tragen vielmehr einen zeitlosen Charakter und entspringen gleichsam unmateriellen, um nicht zu sagen idealistischen Beweggründen. Es war einem Manne wie Annius von Viterbo, so könnte man versucht sein anzunehmen, als historisch interessierten Gelehrten ein peinlicher Gedanke, dass das Licht der geschichtlichen Forschung nicht imstande war, das auf der alten Geschichte der meisten europäischen Länder lagernde Dunkel zu verscheuchen. Aus einem Horror vacui heraus sei er darum getrieben worden, die brachliegenden Stellen der alten Tradition durch seine Falsifikate zum Wachstum zu bringen, und er habe so einem unruhigen wissenschaftlichen Sehnen durch eine rein gelehrte Geschichtsverfälschung Befriedigung verschafft. Diese Annahme kann aber als zureichender Erklärungsgrund der humanistischen Neigung zur Geschichtskorrektion ganz und gar nicht befriedigen. Auch Annius von Viterbo würde sich gehütet haben, seinen pseudohistorischen Schaffensdrange zu folgen aus lauter Lust an gelehrter Fantasterei. Kein Mensch gibt sich gern unnötigerweise eine Blöße, und Annius musste doch mit der unangenehmen Möglichkeit rechnen, dass jeden Tag eine echte antike Quelle in irgendeinem Archive ans Licht kam und seine Fälschungen dann sofort als solche erkennen ließ. Und doch handelte Annius von Viterbus so, als ob er ganz genau wüsste, dass antike Quellen, die sich auf den Gegenstand seiner Fälschungen beziehen könnten, nicht existieren. Wir werden im Verlaufe der Untersuchungen die wirklichen Grundmotive der Humanistenfälschungen bloßlegen, Auch der päpstliche Magister Sacri Palazzi war ein Mitarbeiter, ein Genosse der von der spätmittelalterlichen Kirche planmäßig getriebenen universalen Fälschungsaktion. Mit Interesse nehmen wir zur Kenntnis, dass die Forschung die Falsifikate eines Annius von Viterbo und, wie wir gleich hören werden, auch die zahlreichen anderen humanistischen Geschichtsfabrikationen als gelehrte Fälschungen erklärt und auch gar nicht anders erklären kann. Für die Epoche des Humanismus operiert also auch die Fachwissenschaft mit dem Begriff der gelehrten Geschichtsverfälschung. Was aber wird unter gelehrter Fälschung verstanden? Und wie kommt es zu einer gelehrten Geschichtsfälschung? A. Meister führt folgende Beweggründe für den gelehrten Betrug an: Entdeckereitelkeit, um mit neuen Quellen zu prunken, falscher Sammeleifer, um mit erfundenen Briefen bedeutender Persönlichkeiten zu prahlen, Sucht, eine wissenschaftliche Vermutung urkundlich zu belegen, Absicht, einer Familie oder einem Orte ein möglichst hohes Alter zu ermitteln. Die Geschichtswissenschaft hat nun, wie eingangs erwähnt, Fälle von gelehrten Betrügereien auf historischem Gebiete besonders häufig für den Zeitraum der Renaissance und des Humanismus festgestellt. Ja, fast alle Falsifikate dieser Epoche haben sich der Forschung als gelehrte Mystifikation entpuppt. Es ist bemerkenswert, dass für die frühmittelalterlichen Jahrhunderte gelehrte Fälschungen so gut wie gar nicht konstatiert worden sind. Bei allen urkundlichen Fälschungen im Mittelalter nimmt ja die Kritik, wie uns bekannt ist, praktisch materielle Motive der auf persönliche, genossenschaftliche Vorteile bedachten Fälscher als wirksam an. Die Angabe von Holder Egger, dass bereits um 1230 ein gewisser Codagnellus mit einer gefälschten Chronik einen gelehrten historischen Betrug in Szene gesetzt habe, muss also etwas Erstaunen hervorrufen, und das umso mehr, wenn man hört, dass nach Holder Egger die Lust zum Fabulieren den Italiener Codagnellus zu seinem Falschwerke verleitet habe. Durch diese des Codagnellus Geschichten, sagt der genannte Historiker, wird die gewaltige Lust der Italiener zum Fabulieren in sehr merkwürdiger Weise illustriert.